Moskau um die Jahrhundertwende. Politische Gefangene treten den Marsch in ein anderes Gefängnis an. Plötzlich erklingen die Worte: Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Der Marsch verwandelt sich in eine politische Demonstration. In zaristischer Gefängniszelle 1897 entstanden, wird das Lied in den russischen Revolutionen 1905 und 1917 zur Arbeiterhymne. Der Wissenschaftler und Revolutionär Leonid Peradin hatte sie kurz vor seiner Verbannung nach Sibirien geschrieben. Erst 1918 gelangte sie nach Deutschland. Der Leiter eines Arbeiterchores, Hermann Scherchen, brachte sie aus russischer Kriegsgefangenschaft mit und übersetzte sie.